schon die Sonne, beginnt ihren Lauf. Alle Kinder, die Kleinen und Großen, sie werden nun wach. Und mit Gesang und viel Lachen beginnen sie froh ihren Tag. Wir Eltern, wir sorgen uns um unser Kind immerzu. Das ist doch nicht nötig, wir werden bald groß sein wie du. Die Erinnerung an unsere Kindheit, sie ist immer da. Und unsere Spiele, die ändern sich langsam, Jahr für Jahr. Das Baby, es liegt in der Wiege und schreit, denn so vergehen die Jahre, die Kinder sind älter und groß. Sie freuen sich des Lebens und sitzen nicht mehr auf dem Schoß. Wir gehen zur Schule, der Ernst unseres Lebens beginnt. Und bei der Arbeit, da merken wir kaum, wie die Zeit schnell verrinnt. Familie entsteht und ein Baby kommt an. Gratulationen und Freude bei jedermann.